Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, liebe Geschwister, in der letzten Woche haben wir über die medinensische Gesellschaft gesprochen und wie die Muhajirun aus Mekka aufgenommen worden sind von den Ansar und wie sie gut miteinander umgegangen sind. Wir haben besonders das Beispiel von Abu Talha radiallahu ta'ala anhu gesehen, der, ich fasse noch einmal zusammen, er hatte, liebe Geschwister, einen Garten gehabt. Und dieser Garten war ein Garten, der gefüllt war natürlich mit Palmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat folgende Aya im Koran herabgesandt bekommen. Und zwar war es die Aya: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Das heißt, die Güte. Und die Güte ist die höchste Form, höchste Stufe des gläubigen Menschen. Die könnt ihr erst erreichen, wenn ihr von dem hergebt, von dem spendet, von dem ausgebt, was ihr liebt. Hier sehen wir diese, und Abu Talha hat das natürlich umgesetzt, aber diese Aya sehen wir, dass der Mensch erst die höchsten Stufen erreichen kann, wenn er die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala über die Liebe zu diverses, alles Weltliche setzt und stellt. Das heißt, wenn du in deinem Herzen sagst, du liebst das Geld und du sagst dir, ich gebe es aber trotzdem her und bekämpfst dein inneres Ich, weil deine Liebe zu Allah größer ist, dann, liebe Geschwister, kannst du erst diese höchsten Stufen erreichen. Und deswegen, solche Stufen können auch nur jene Menschen erreichen, die Zakat zahlen. Weil bei der Zakat ist es ja der Fall. Bei der Zakat zeigt man Allah subhanahu wa ta'ala, dass man seine Befehle mehr liebt, als man sein eigenes Vermögen liebt. In der heutigen Sitzung wollen wir uns ein bisschen mehr beschäftigen mit einem Teil der armen Sahaba, sehr armen Sahaba von den Muhajirin und auch teilweise von den Ansar. Und zwar, man nennt sie Ahlus Suffa. Wir haben darauf hingewiesen, dass nachdem die Mekkaner ausgewandert sind nach Medina, gab es ein paar wirtschaftliche Probleme. Und zu diesen wirtschaftlichen Problemen gehörten, dass sie ihre Häuser verlassen haben, ihre Vermögen hinterlassen haben, zurückgelassen haben in Mekka, teilweise sogar ihre Familien. Und sie haben all dies aufgegeben, weil sie ihre Religion retten wollten. Sie sind nicht auf die Idee gekommen, radiallahu ta'ala anhum, dass sie ihre Religion verkaufen oder einen Teil ihrer Religion verkaufen, nur wegen ein paar Häusern oder Goldstücke oder Silberstücke oder was auch immer. Sondern sie haben sich gesagt, wenn es darauf ankommt, nee, natürlich, ich möchte meine Religion ausüben und deswegen verlasse ich alles, ist mir alles egal, Hauptsache, ich kann Allah subhanahu wa ta'ala so dienen, wie er es von mir wollte. Und es besteht kein Zweifel, dass sie wirtschaftliche Probleme hatten, weil sie auch kein Kapital hatten. Und die Leute in Medina waren ein Volk, das landwirtschaftlich tätig war. Und die Muhajirin waren ein Volk, die waren nicht Landwirte, sondern sie waren eben Händler. Und sie hatten auch kein Grundstück in Medina gehabt. Und sie hatten auch nicht einmal Bekanntschaften gehabt, außer wenige von ihnen. Und deswegen waren sie die armen Menschen zum größten Teil. Aber wir haben gesehen, dass Leute wie Abu Talha und andere so großzügig waren und sie aufgenommen haben und auch über die Verbrüderung gesprochen, Al-Mu'akhah, sodass sie trotzdem miteinander leben konnten und sich trotzdem miteinander unterstützt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Als, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam nachdem er ausgewandert war, gab es eine Phase von ca. 16 Monaten, in der er in Richtung Jerusalem gebetet hat, Baitul Maqdis oder Al-Quds. Und erst nach 16 bzw. 17 Monaten nach der Auswanderung, das heißt nach einem guten Jahr, fast eineinhalb Jahre, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat er sich im Gebet gedreht in Richtung also Richtung Mekka, Richtung der Kaaba. Und diejenige Wand, zu der er sich gedreht hatte, die blieb natürlich da, wo er war, denn der Muslim betet nicht einfach normalerweise ins Freie. Sunna ist es, dass man nicht ins Freie betet, sondern in Richtung eines, durch eine Wand oder ähnliches. Das nennt man auf Arabisch Sutra. Und diese Stelle blieb natürlich zurück, weil er sich jetzt in die andere Richtung gedreht hat. Weil er sich jetzt in eine, ihr müsst euch vorstellen, das war eine Drehung von 180 Grad. Weil von Medina Richtung, wie heißt es, Süden ist Mekka, ist die Kaaba, und Richtung Norden ist Al-Quds. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und nachdem sie sich gedreht haben, war sozusagen die eine Stelle in der Moschee jetzt, wie heißt es, frei. Und dort hat man nicht mehr gebetet, im hinteren Teil der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er angeordnet, dass man diese Stelle überdacht. Und sie war aber nicht eingegrenzt seitlich, sondern nur von oben eingegrenzt und offensichtlich von der Seite der Qibla, von der Seite der alten Qibla. Und diese Stelle nennt man As-Suffa. As-Suffa ist der überdachte Ort. Das ist eine Stelle, die einfach überdacht worden ist. Und wir wissen nicht ganz genau, wie groß diese Stelle war, die überdacht war, aber sie muss relativ groß gewesen sein, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Stelle einmal verwendet für ein Hochzeitsessen, an dem ca. 300 Leute teilgenommen haben. Und auch wenn auch teilweise die Leute nicht nur da saßen, sondern auch in den Stellen außenrum, in den Stuben des, seiner Ehefrau und des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber das weist darauf hin, dass die Stelle nicht sehr klein gewesen sein kann. Aber dort haben sich, liebe Geschwister, die Armen von den Sahaba, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein, aufgehalten. Und das war sozusagen direkt neben der Moschee. War sozusagen direkt neben der Moschee. Die ersten, die As-Suffa bewohnt haben und behaust haben, waren, wie gesagt, die Muhajirun, oder waren die Muhajirun. Und deswegen sagt man auch manchmal, das ist die Suffa der Muhajirin. Und auch diejenigen Menschen, die von den Delegationen der anderen Dörfer kamen, um über den Islam zu erfahren, wurden auch dort sozusagen empfangen und haben sich auch dort niedergelassen und haben dort sozusagen, waren dort als Gast zu Hause. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Abu Huraira radiallahu ta'ala, er war einer von ihnen, Abu Huraira radiallahu anhu war einer von der Ahl al-Suffa, er hat durch Abu Huraira immer gewusst, radiallahu ta'ala anhu, wer von ihnen wie stark im Iman ist, wer von ihnen wie stark in der Ibadah ist. Wenn er zum Beispiel Leute einsetzen wollte oder Leute um Rat fragen wollte oder ähnliches. Manche von den Ansar, das heißt von den Sahaba von Medina, auch sie haben sich dort zu den Ahl al-Suffa dazu gesellt, obwohl sie selbst nicht arm waren und diese Stelle brauchten. Aber sie wollten sich diesem Leben entsagen und sie wollten sie nicht in diesem Prunk leben, in dem sie vielleicht vorher gelebt haben. Und zu ihnen gehörte Ka'b ibn Malik al-Ansari und Hanzara ibn Abi Amr al-Ansari, der von den Engeln gewaschen worden ist, und Haritha ibn al-Nu'man al-Ansari, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen und allen anderen Sahaba zufrieden sein. Die Anzahl der Ahl al-Suffa, die sich dort aufgehalten haben, ist natürlich unterschiedlich von Zeit zu Zeit. Mal werden sie mehr, mal werden sie weniger. Wenn mal eine Gesandtschaft kommt, da sind sie mehr und so weiter und so fort. Und man sagt, zumindest Abu Nu'aym erwähnt das in Al-Hilya, dass sie ungefähr 70 Menschen gewesen sind. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Nu'aym, rahimahullah ta'ala, erwähnt diesen Namen in seinem Buch. Und deswegen möchten wir einige dieser Namen einfach mal erwähnen. Entschuldigung, um sie gehört zu haben, um zu wissen, wer von ihnen, wer zu ihnen gehört. Ich lese einfach ein paar Namen vor, ein bisschen zügig, Hauptsache, dass wir die Namen mal gehört haben. Abu Huraira, radiallahu ta'ala, Abu Dharr al-Ghifari, Wathila ibn al-Asqa, Qais ibn Tahfah, أو طهفة الغفاري، كعب بن مالك الأنصاري، سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي، سلمان الفارسي، أسماء ابن حارثة ابن سعيد الأسلمي، حنظلة ابن أبي عامر الأنصاري، حازم، حارثة ابن النعمان، حذيفة ابن أسيد أبو صريح الأنصاري، حذيفة ابن اليمان، جارية ابن جميل، جعيل ابن سراقة، جرهد ابن خويلد، رفاعة أبو لبابة الأنصاري، عبد الله ذو البجادين بجادين، دكين ابن سعيد، خبيب بن يساف، خريم بن أوس، خريم بن فاتك، خنيس بن حذافة، خباب بن الأرت، الحكم بن عمير، حرملة، زيد بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، طلحة بن عمرو النضري، الطفاوي الدوسي، صفوان بن بيضاء، صهيب بن سنان الرومي، شداد بن أسيد، und viele viele andere auch zu ihnen gehört Salim der Maula von Abu Hudhayfa und Bilal ibn Rabah und Al-Bara ibn Malik Al-Ansari und Sa'd ibn Malik Abu Sa'id Al-Khudri Al-Irbat ibn Sariya den berühmten Hadith überliefert hat und dann Abdurrahman ibn Qird عباد بن خالد الغفاري سعد بن أبي وقاص أبو أيوب الأنصار انشلهم سعد بن أبي وقاص نشت نعم سعد بن أبي وقاص sagt man stimmt aber nicht und auch wird gesagt über أبو أيوب aber stimmt auch nicht und wie gesagt das sind insgesamt ich habe jetzt nur einen Teil vorgelesen von 51 Namen die رضي الله تعالى عنه das ist erwähnt hat أبو نعيم رحمه الله تعالى. Die Ahlus Suffa, liebe Geschwister, sie hatten einen wesentlichen Vorteil anderen Menschen gegenüber. Und zwar haben sie ihre Zeit investiert in mindestens zwei oder drei Dinge. Einmal im Streben nach Wissen, dann in der Ibadah und dann waren sie immer für den Dschihad zu gebrauchen. Möge Allah mit ihnen immer zufrieden sein. Und sie haben sich diesem Leben entsagt, und deswegen war es für sie ein leichtes, sich selbst zu opfern für Allah subhanahu wa ta'ala, wann sie gebraucht werden. Denn jemand, der in seiner Familie lebt und sein Haus hat zu pflegen und seine Arbeit hat, was man ihm sagt, ihr kennt die Geschichte von, das ist die Surah al-Tawbah, angesprochen wird über Ka'b, radiallahu ta'ala anhu, und die anderen beiden, die zurückgeblieben sind bei der Schlacht, oder besser gesagt bei dem Feldzug von Tabuk. Das Problem war was? Das Problem war eben die Dunya, die einen verleitet hat, zu Hause zu bleiben. Aber Leute, die eh nichts haben, für die ist es viel einfacher. Und deswegen, was ist angesehener bei Allah subhanahu wa ta'ala? Eine Person, die arm ist und die sowieso nicht an diesem Leben hängt und hinauszieht mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, oder eine Person, die in diesem Leben, an diesem Leben hängt und sich überwindet und trotzdem dem Aufruf des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Das Zweite, und deswegen sagen manche Gelehrte, dass reich und gläubig zu sein, ist besser als arm und gläubig zu sein. Weil der Reiche ist dieser Fitna ausgesetzt, die der Arme nicht ausgesetzt ist im gleichen Sinn. Natürlich, beide sind einer Fitna ausgesetzt. Dann gibt es auch Gelehrte, die sagen, die Arme sind besser. Arme, die Gläubige sind. Wie dem auch sei, zweifellos ist Dunya eine Fitna, eine zusätzliche Fitna, der man ausgesetzt ist. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist man zweifellos einer Fitna ausgesetzt, wenn man etwas von diesem Leben bekommen hat. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Dunya in unsere Hände gibt und nicht in unsere Herzen gibt. Ja? Weil derjenige Mensch, der gläubig ist, und ein Vermögen bekommen hat und das für Allah subhanahu wa ta'ala ausgibt, so wie Allah es möchte, das ist doch besser, als wenn jemand nichts bekommen hat. Aber wenn jemand etwas bekommt und diese Dunya kontrolliert ihn und macht dann nur vom Islam das, was seinem Vermögen nicht schadet und seinem Leben auf dieser Welt, dann hat er die Liebe zu diesem Diesseits vorgezogen, gegeben die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist die Dunya eine Fitna. Und Allah azza wa jalla hat darauf im Koran deutlich hingewiesen, dass er sagte, innama amwalukum wa auladukum fitna. Also sowohl euer Vermögen als auch eure Kinder sind eine Fitna. Und er sagte, inna min azwajikum, sagte auch, dass zu unseren Ehefrauen, unter unseren Ehefrauen gehört manche, die für uns Feind sind. Warum? Weil ihr habt, das haben wir schon mal durchgenommen, das hier vor einigen Unterrichten. Manche Sahaba radiallahu ta'ala wollten auswandern nach Mekka, aber nach Medina auswandern. Aber was hat sie abgehalten? Die eigene Familie. Die haben gesagt, kannst du jetzt nicht gehen und uns zurücklassen. Und wir können nicht mit dir gehen. Wir haben in Medina nichts. Wir haben kein Haus. Wir haben keine Wohnung. Wir haben dort kein Geld. Du hast dort keine Arbeit. Was willst du dort machen? Willst du dort betteln oder was? Ja? Und so haben die eigene Familie manchmal, haben manche Sahaba abgehalten, davon auszuwandern. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie als Feind bezeichnet. Feind für den Menschen selbst. Und später, manche von ihnen haben sich dann überwunden, sind gegangen. Allerdings haben sie das stark bereut, weil sie gesehen haben, dass viele Sahaba, die schon seit Jahren dort sind, viel gelernt haben vom Koran. Viel gelernt haben von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und sie kommen unwissend, sie haben keine Ahnung, wissen nicht, wie man richtig betet. Und die anderen sind ihnen alle schon voraus. Sogar die Ärmsten von den Armen, sie sind da, obwohl sie nichts haben, aber sie haben das Beste bekommen. Sie haben statt Dunya, haben sie Akhira bekommen. Statt Geld in diesem Leben haben sie Ilm bekommen über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist sicherlich das Beste und Andauerndste für sie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit, liebe Geschwister. Und beim nächsten machen wir inshallah an dieser Stelle weiter, wo es darum geht, dass sie sich der Religion gewidmet haben. Besonders die Ahl-Suffa. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein.